Meine Damen und Herren, ich werde nicht versuchen, in der letzten Vorlesungsstunde, die wir in diesem Semester haben, so etwas wie eine Bilanz oder Zusammenfassung zu geben. Das wäre alles sehr oberflächlich und abstrakt. Ich möchte aber einen anderen Punkt anknüpfend an die gestrige Sitzung benennen, aus dem heraus ich die gewiss fiktive Blickrichtung gewinne auf das, was mit der Frankfurter Schule und der intellektuellen Kultur dieser Zeit verknüpft ist, wenn man sich in eine andere Zeit versetzt oder großen Abstand gewinnt. Es gibt bei Voltaire diese Idee, wie sieht eigentlich die Welt aus, die Erde, was die machen, auch die, er hatte den Auftrag in Mecklenburg Nachforschung zu betreiben, wie, also von der französischen Regierung, wie die Menschen unterdrückt werden. Und er sagte, wie sieht eigentlich die Welt vom Sirius aus? Wie werden die Dinge in ihren Konstellationen, wenn man einen großen Abstand hat, sodass vieles, was man aus der Nähe zu eng zusammen hat und vieles, was viel entfernt, zu weit entfernt voneinander liegt, in Maßverhältnissen sehen muss, die eben nicht mehr die eigene Verwickeltheit in dieser Zeit mit bedenken, sondern so etwas wie eine kühle Betrachtung ermöglichen. Und diese Sirius-Position kann man natürlich nur als Fiktion annehmen. Die ist nicht real. Und trotzdem hat man häufig den Eindruck, wenn man auch nur einen Augenblick zurücktritt, dann rücken Positionen zusammen, die untereinander völlig verfeindet sind. So als ginge es um Tod und Leben in theoretischen Positionen und natürlich auch in praktischen Kämpfen. Und wieder andere, die in den Zeitverhältnissen Koalitionen eingehen, werden unter solchen Bedingungen viel stärker als nicht vereinbar miteinander betrachtet. Deshalb, anknüpfend an das und ergänzend an das, was ich gestern gesagt habe, Erläuterungen, die etwas mit diesem Problem westlicher Marxismus, Sowjetmarxismus, Frankfurter Schule zu tun haben, in diesem Spektrum des Denkens, der Verwendung von Kategorien, der Ausbildung spezifischer Theorien im 20. Jahrhundert, ein Blick vom Ende dieses Jahrhunderts aus. Und wenn man die reale Geschichte des 20. Jahrhunderts, jedenfalls der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, betrachtet, als eine der blutigsten Schlachtfelder der Geschichte, dann kann man sehr wohl auch sagen, dass innerhalb dieses Schlachtgetümmels auf eine sehr merkwürdige Weise ein ungeheuer produktiver Vorrat gebildet wurde an Theorien, Begriffen, Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Versuchen einzugreifen und sich Positionen zu erobern, die etwas zu tun haben mit der ungeheuren Kulturbedeutung von Theorie. Ich glaube, nie ist in geschichtlichen Verhältnissen Theorie, die in der Praxis abgewertet wird, innerhalb der Theorie mit einer solchen Kulturbedeutung belastet gewesen wie im 20. Jahrhundert. Wir haben die großen Theorien von Kant und Hegel, die selbstverständlich eindringen in jedes Pfarrhaus und zum Teil aus Pfarrhäusern kommen. Das heißt, die sehr eng assimiliert sind mit gesellschaftlichen Problemen, mit Diskussionen in Salons. Das heißt, die viel stärker eingebunden sind in den gesellschaftlichen Zusammenhang. Das ist hier nicht der Fall. Und in diesem Spektrum westlicher Marxismus, das ist, glaube ich, ein Ausdruck von Merleau-Ponty. Jedenfalls kommt er aus dieser Richtung. Orthodoxie des Sowjetmarxismus und Frankfurter Schule möchte ich noch einmal an bestimmten Theorien, Ergänzungen und Problematisierungen vortragen. Zunächst aber zur Ergänzung und Korrektur des Gesagten. Es ist in der Tat so, dass hier gesagt wurde, diese reiche Idee, was die empirischen Verhältnisse anbetrifft, von Möller von den Bruck, der das Buch Das Dritte Reich geschrieben hat, in der Tat auf diesen ganzen Kyffhäuser-Mythos bezogen wurde, also auf das Reich, das offiziell, formell bis 1806 bestand. Und das Zweite Reich als eben das Gründungsreich Bismarcks betrachtet wird und das Dritte Reich als das, was sich die Nazis ausgedacht haben, als das tausendjährige Reich. Diese Chilioi, diese tausend Jahre sind ja auch im Spiele immer gewesen in der ganzen mittelalterlichen Welt. Aber es gibt Varianten davon, die in der Tat viel stärker gerichtet sind auf die Überwindung der Weimarer Republik und des Reichs der Weimarer Republik. Es gibt Variationen dieser Vorstellung, die aber nicht dominant sind. Und da stimme ich Ihnen völlig zu, das nehme ich einfach auf. Es gibt Varianten, wie überhaupt bei den Nazis die Ideologien nicht festsitzen. Die einzige Ideologie, die wirklich festsitzt, ist die des Antisemitismus. Alle übrigen Ideologien sind variabel und laden sich mit verschiedenen Konstellationen auf, die zum Teil sogar tagespolitisch definiert werden durch Goebbels, durch das Propagandaministerium. Das heißt, diese Ebene des empirischen Aufraffens von Symbolen hat ganz zweifellos diese Großeinteilung Kyffhäuser-Mythos, nicht die Wiederkunft des großen Kaisers Barbarossa, der da in seinem Berg sitzt und auf Erlösung wartet. Das heißt, die Erlösungsdimension, Erlösungsbedürftigkeit der Menschen wird angesprochen in dem empirischen Syndrom der drei Reiche. Die Konzeption des Abts Joachim von Fiore im 13. Jahrhundert bezieht sich, schwankt auch zwischen einer weltlichen Deutung und einer geistlichen Deutung. Die geistliche Deutung ist die, das Reich des Vaters, das Alte Testament, das Reich des Sohnes, das Neue Testament und das Reich des Geistes, das Kommende. Das ist das befreite Reich. Auch diese Ideen sind in dem ganzen Mittelalter präsent und werden immer wieder angewandt, dort, wo so etwas wie die Utopie des zu Erwartenden im Spiele ist, ist auch immer, auch bei anderen Denkern, diese Drei-Reiche-Lehre verbreitet. Und wie gesagt, dieses Buch, Das Dritte Reich von Möller von den Bruck, sammelt alle diese Teile im Sinne der Utopie einer erlösungsbedürftigen Menschheit auf. Darauf bezieht sich zentral Blochs Schrift Erbschaft dieser Zeit auf die ungeheure, er sagt sogar materialistische Kraft der Nazis Symbole umzudrehen, in ihrem Gehalt zu wenden und zu drehen und zu nutzen. Und damit uralte Utopien der Menschen auch zu mobilisieren für eigene Herrschaftszwecke. Es wird nichts von den sozialen Errungenschaften, zum Beispiel der Gewerkschaften, wirklich abgeschafft. Und es wird sogar eben der Muttertag eingeführt. Nicht der Muttertag, der kommt aus dem Dritten Reich. Aber Mother Day gibt es in den Vereinigten Staaten schon lange Zeit. Aber die haben also in der Mutterideologie haben sie das aufgenommen, auch westliche Dinge und assimiliert. Natürlich ist diese Bloch'sche Position nicht auf die Faschismusanalyse zu beschränken. Man kann aber sehr wohl sagen, Bloch ist 45, also im Jahre 45, 60 und ist da ein nicht sehr bekannter Philosoph, hat Erbschaft dieser Zeit, Geist der Utopie, einige andere Schriften verfasst. Das große Werk Prinzip Hoffnung und viele andere Dinge, Atheismus im Christentum. Ein großer Teil der Schriften entsteht erst in der Zeit, als er zurückkehrt nach Deutschland, nach Leipzig. Und gerät hier in Konflikt mit den Ulbricht-Leuten nach 56, nach der Ungarn-Revolution, im Ungarn-Aufstand wird es immer brisanter für ihn. Er wird praktisch, wenn Sie zwei Festschriften, also zum 70. Geburtstag und 75. Geburtstag lesen, also 5 Jahre Abstand, haben Sie gewissermaßen eine Folie der völligen Korrumpierung von Intellektuellen. Es sind dieselben Leute, die beide Festschriften verfassen mit ganz anderen Tendenzen. Also wieder, auf der einen Seite wird er als der große Erbschaftsträger des Marxismus behandelt und 5 Jahre später wird er niedergemacht und in den Orkus der Antimarxisten und der Bürgerlichen versetzt. Ich kann diese Lebensgeschichte und diese Komplexität der Theorie nicht voll entfalten, zumal eben nicht im Zusammenhang der Frankfurter Schule, möchte aber sagen, dass in einigen Punkten hier von einem etwas weitergehenden Blick aus Frankfurter Schule und Ernst Bloch durchaus zusammenzufassen sind, in einem Denkgebäude, in dem verschiedene Akzente gesetzt werden, materialistische Akzente, auch in der Geschichte der Philosophie stärker bei Bloch, Bedeutung der Natur mit Produktivität der Natur bei Bloch, zweifellos auch das Element, also das dritte Element, die Utopie als etwas, diese Ontologie des noch nicht. Das sind spezifische Akzente im Bloch'schen Denken. Sie sind aber so unvereinbar mit dem Denken der Frankfurter Schule nicht, sondern sind, wie gesagt, aus einer gewissen Distanz heraus durchaus vereinbar. Ja, sie sind sogar produktiv. Wenn man heute nicht daran gehen würde, jetzt, sagen wir mal, die Bloch-Gesellschaften und die Frankfurter Schule gesondert epigonenhaft zu organisieren. Also das heißt also, nicht mit dem zu arbeiten, was diese Denker gesagt, erkannt, worauf sie Gewicht gelegt haben, sondern sie als Ikonen zu behandeln. Wenn man das nicht tut, dann kann man auf dieser Linie Bloch, Adorno sehr viele Gemeinsamkeiten finden, auch sehr viele Unterschiede, weil in gewisser Weise konnte Bloch Adorno immer sagen, also alles, was Bloch über die Kunst gesagt hat, und das gilt genauso für Lukács, er gründet sich darauf, dass ein prinzipielles Kunstunverständnis besteht. Keiner dieser beiden, also Bloch hat dann etwas gesungen, aber hatte wirklich praktischen Bezug zur ästhetischen Produktion. Da ist Adorno absolut führend in der ganzen Welt gewesen, auch ein Philosoph, der selber komponieren kann und etwas von Hegel versteht und etwas von Marx versteht. Das ist absolut einzigartig und hat auch das Ansehen auf dieser Seite von Adorno erhöht, während die kunsttheoretischen Erörterungen von Bloch, soweit sie die hermeneutische Textinterpretation überschreiten, eher soziologische, gesellschaftstheoretische Deutungen sind, die aber nie in die innere Struktur der Kunstwerke eindringen. Das gilt zweifellos für die Texte, aber das gilt nicht für Musik. Lukács hat sich über Musik meines Wissens wenig geäußert. Und das mit Recht. Er hat gewusst, dass er davon nichts versteht. Aber Bloch hat sehr viel von Musik verstanden. Natürlich sind seine Deutungen von Fidelio und anderen also sehr prägnant und aber sind eben, das sind Deutungen im Sinne der Utopie, des Aufscheinens von Utopie, eben das Trompetensignal in Fidelio, das so etwas wie die Freiheit signalisiert, wird von ihm sehr stark bezogen auf den utopischen Überschuss des Denkens. Aber festzuhalten ist, dass wir, wenn wir Fragen stellen, die mit der lebendigen Gegenwart zu tun haben, dann doch auch immer wieder darauf stoßen, dass dieses Prinzip Hoffnung so einfach nicht überholt ist, nicht nur was das Alltagstranszendieren des Denkens und Fühlens betrifft, sondern auch was die ganze Theorie-Dimension betrifft. Bloch ist der Theoretiker der Utopie des noch nicht. Sie können sich jetzt auch vorstellen, dass das, was Vergangenheit ist, was immer schon gewesen ist, was man nur bewusst machen muss, wenn man so die Psychoanalyse sieht, die Aufarbeitung des Vergangenen, dass er davon nichts gehalten hat. Seine Deutungen und Abwertungen der Psychoanalyse sind ausgesprochen primitiv und ohne Verständnis. Er hat den utopischen Gehalt dieses Zusammenhangs der Psychoanalyse nicht verstanden. Doch. Er hat nicht verstanden, dass er hier eben auch in solchen inneren Strebungen und Widerstrebungen der Gefühlswelt sich etwas andeutet, was auf Befreiung geht und was durchaus das Licht des Ich auch erblicken kann, erst wenn die Vergangenheitsblockaden gebrochen sind. Das ist ein blinder Fleck in der Blochschen Theorie. Das ist auch, dass ab einem bestimmten Punkt ist so ein Irrtum nicht mehr veränderbar. Ich erinnere mich sehr wohl an Diskussionen mit Bloch in den letzten Lebensjahren, in denen man das gar nicht ansprechen durfte, ohne dass er ausfällig wurde. Und deshalb sollte man es auch unterlassen. Es ist nicht die Pflicht eines Denkers, alles zu machen. Es reicht aus, wenn bestimmte Gesichtspunkte, die neu sind, in die Welt kommen. Und lassen Sie mich jetzt noch auch in Ergänzung zu der gestrigen Sitzung erwähnen, was Merleau-Ponty's Position ist in der Auseinandersetzung mit nicht so sehr mit Theorien, sondern mit Verhaltensweisen von Menschen, die die Opfer werden innerhalb dieses Systems des Sowjetmarxismus. Und mit sowjetmarxistischen Kategorien auch von Schuld und Zurechnung belegt werden. Ich habe den Text von Köstler nicht gefunden. Die Sonnenfinsternis ist mir irgendwie abhanden gekommen. Aber es gibt in den Protokollen, in den der Moskauer Schauprozesse von Theo Pirker herausgegeben, in DTV-Dokumente, ich weiß nicht, ob sie heute noch greifbar sind, eine Notiz von Bucharin, der eben diese Figur des Rubaschow ist, die in der Sonnenfinsternis die Hauptfigur bei Köstler ist, und diese Figur greift Merleau-Ponty auf, an der erläutert er diese Tragödie. Er greift also Bucharin, der die Dialektik Hegels in die Sprache der Mechanik übersetzen wollte, findet angeklagt der Spionage und der Verteidigung der Klasse der Kulaken in dem von ihm selbst mitgeprägten Sowjetmarxismus keine Begriffe mehr. Das kann man wirklich nachvollziehen an Bucharins Theorie des historischen Materialismus, dass er versucht, die naturwissenschaftliche Dimension des Marxismus herauszuarbeiten. Warum? Der ganze Sowjetmarxismus ist aufgrund der Legitimationsunsicherheit dieser Revolution geneigt, immer stärker in Naturkategorien sich zu befestigen, also zu enthistorisieren. Die Dialektik. Das heißt, Naturgesetze sind die dialektischen Naturgesetze. Der dialektische Materialismus hat ontologischen Vorrang vor dem historischen Materialismus. Der historische Materialismus ist eine Anwendung der Gesetze des dialektischen Materialismus. Dadurch tritt diese Naturalisierung der Kategorien ein. Und zwar bei fast allen sowjetmarxistischen Denkern, Deborin und viele andere, die zunächst einmal kritisch beginnen, versuchen immer stärker, also ihr Denken zu naturalisieren, zu enthistorisieren, so als ob das Geschehen in der Sowjetunion nichts weiter wäre als die Anwendung von Naturgesetzen. Das ist eine sehr, ich habe das sehr früh, also hier in einer Einleitung zu Bucharin und Deborin 67 herausgearbeitet, wo ich auch Texte genommen habe, in denen das keineswegs schon stalinistisch ist. Das ist auch nicht befohlen von oben, sondern diese Texte, selbst derjenige, der Kritiker von Stalin ist, nimmt allmählich dieselbe Haltung an. Das gilt für Deborin und andere genauso, nicht? Die 5 Jahrgänge unter dem Banner des Marxismus in dieser Zeit zeigen eine innere Strukturveränderung der marxistischen Theoriebildung hin zur Naturalisierung dieser Kategorien. Also Deborin wollte durchaus schon in naturgesetzliche naturgesetzliche Verankerung des Marxischen Denkens, weil historische Gesetze, auf die zum Beispiel Trotzki beharrte, immer viel stärker interpretationsfähig sind als Naturgesetze. Ich werde das gleich noch also an Wilhelm Reich zeigen, wie sich das in seiner Biografie vollzieht. Also Bucharin in diesem Schlusswort greift jetzt auf Hegel zurück und hat keine mechanischen Erklärungen, die in seiner eigenen Theorie liegen würden, und sagt, mir scheint in seinem Schlusswort, also Bucharin, Er ist zum Tode verurteilt. Er hat kein, er braucht sich nicht mehr zu legitimieren. Er kann eigentlich alles sagen, was er will. Es kann nicht schlimmer werden. Aber er sagt Folgendes. Mir scheint, dass wir bis zu einem gewissen Grade Leute mit gebremsten Reflexen waren. Da kommt natürlich die Psychologie, also dieser bedingten Reflexe, diese ganze sowjetische, immer stärker werdende Rattenpsychologie zum Ausdruck, die zum Teil bis heute noch in die Psychologie-Lehrstühle der neuen Bundesländer ragt. Jetzt etwas amerikanisiert, durch den Behaviorismus aufgesetzt. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie die Abwehr der Psychoanalyse in den neuen Bundesländern ist. Das ist eine schlimme Tradition, Erbschaft, die sich hier zeigt. Und wie lange es dauert, also solche Prozesse aufzuarbeiten und also öffentlich zu machen, kann man auch daran sehen. Also er sagt, mir scheint, dass wir bis zu einem gewissen Grade Leute mit gehemmten Reflexen waren. Dies ergab sich nicht nur aus den Fehlern eines konsequenten Denkens, sondern aus der objektiven Größe des sozialistischen Aufbaus 1938. Jener Widerspruch drückt die Lage eines Konterrevolutionärs unter den Verhältnissen der sich entwickelnden sozialistischen Aufbaus aus. Es entstand eine doppelte Psychologie. Manchmal riss es mich selbst mit, dass ich zum Ruhme des sozialistischen Aufbaus schreibe, obwohl ich morgen schon dies durch meine praktischen Taten verbrecherischen Charakters ableugne. Hier bildete sich das heraus, was in der Philosophie Hegels das unglückliche Bewusstsein genannt wird. Dies unglückliche Bewusstsein unterschied sich von dem gewöhnlichen nur dadurch, dass es gleichzeitig ein verbrecherisches Bewusstsein war. Die Macht des proletarischen Staates äußert sich nicht nur darin, dass er die konterrevolutionären Banden zerschlagen hat, sondern auch darin, dass er seine Feinde innerlich zersetzt. Dass er den Willen seiner Feinde desorganisiert hat. Dies gibt es nirgends und dies kann es in keinem einzigen kapitalistischen Land geben. Mir scheint, dass, wenn bezüglich der in der UdSSR vor sich gehenden Prozesse in einem Teil der westeuropäischen amerikanischen Intelligenz verschiedene Zweifel und Schwankungen beginnen, diese in erster Linie deswegen auftreten, weil dieses Publikum nicht jeden grundlegenden Unterschied versteht, dass in unserem Lande der Gegner, der Feind, gleichzeitig dieses gespaltene, doppelte Bewusstsein hat. Und mir scheint es, dass man dies in erster Linie verstehen muss. Eine merkwürdige Selbstdestruktion. Einer großen Persönlichkeit. Bukharin war einer der Lenin-Nachfolger, also von Lenin vorgesehen als einer der Nachfolger. Ein lebendiger und ausstrahlungsfähiger, überhaupt nicht bürokratischer Politiker, der hier diese doppelte Psychologie bezeichnet. Auf der einen Seite die innere Neigung, das, was Stalin geschafft hat und geschaffen hat, zu bewundern und es als einzig gültige Realitätsdefinition von Sozialismus zu sehen. Hier haben Sie den real existierenden Sozialismus, der praktisch Legitimation schafft für alles, auch Verbrechen. Und der auch imstande ist, und das sagt Bukharin auch, der ist auch imstande ist, einfaches, abweichendes Verhalten zu Verbrechen zu stempeln. So sind die Psychiatrien, die Kranken, ja eine Ansammlung von Abweichlern, wirklichen Kranken und Dissidenten geblieben bis in die 50er Jahre. Hinein. Hat man die Abweichler, wenn sie dann durch Gefängnishaft nicht sich besserten, wie Solzhenitsyn und viele andere, auch unbekanntere, dann wurden sie für verrückt erklärt, also in die Psychiatrie gebracht. Und Sie haben hier diese Mischung, dass er sagt, also Verbrechen, auch etwas Verrücktheit, denn Realitätslosigkeit hat etwas mit Verrücken zu tun. Das Bild der Realitätsprüfung ist verrückt. Ich bin realitätslos, wenn ich es nicht anerkenne. Und gleichzeitig dieses unglückliche Bewusstsein, der Restbestand an Identität, der Restbestand an Gefühlen, dass das Unrecht sein kann oder Unrecht ist, drückt Bukharin hier aus. Und er gibt Verbrechen zu in diesem Moskauer Prozess, Kontakte mit Spionen, die es überhaupt nicht gibt. Und und hat das Gefühl tatsächlich, dass er die Intention hatte, mit jemandem sich zu treffen. Natürlich hat man ihn nachgewiesen, mit wem er sich alles getroffen hat. Aber die Definition, dass das Spione waren oder Beauftragte fremder Geheimdienste, ist eine Frage der GPU und der Geheimdienste gewesen. Das ist nun nicht einmal das Schlimme, sondern dass jetzt dieser Tatbestand ins Motiv von Bukharin sich versetzt. Er sagt, ich wollte das auch. Ich habe das gemacht. Nicht, weil ich das, ich wusste, mit wem ich es zu tun habe. Das greift jetzt völlig ohne Psychoanalyse, kann man sagen, Merleau-Ponty auf und entfaltet das in einer großartigen Weise als eine Selbstzerstörung von Persönlichkeit, die gerade mit den sozialistischen Utopien operiert und mit der Gutgläubigkeit und der Vertrauenswürdigkeit also von Menschen eben in Humanismus und Terror. Das zur Ergänzung dieser Merleau-Pontyschen Definition des westlichen Marxismus, in der deutlich gemacht wird, einmal die Subjektzerstörung, zum anderen damit verknüpft der Missbrauch von Dialektik. Je näher wir der Befreiung kommen, je mehr wir dem Sozialismus kommen, desto stärker muss der Staat werden, hat Stalin gesagt. Bei Marx ist es genau umgekehrt. Der Staat stirbt in dem Maße ab, wie wir die Menschen in eine solche sozialistische Republik der Arbeit, wie er sagt, in der Kommune-Schrift Bürgerkrieg in Frankreich, ist es umgekehrt. Und der Missbrauch dieser Dialektik ist ein wesentlicher Punkt, der hier kritisiert wird. Und Sie können auch sehen, diese Dimension gibt es bei Adorno und Horkheimer so nicht. Sie haben das, was im Innern der Subjekte unterhalb stalinistischer Bedingungen sich abspielt, so nicht aufgenommen und analysiert. Für sie ist diese ganze Denkerei des Ostblocks zwei Sätze wert. Oder drei. Mehr jedenfalls nicht. Wenn Merleau-Ponty eben in der französischen Situation auch einer starken kommunistischen Partei, diese Intellektuellen beziehen sich auf die kommunistische Partei, auf die starken kommunistischen Gewerkschaften, eine andere Relevanz hat. Und lassen Sie mich, bevor ich auf Korsch komme, wie ich angekündigt habe, noch ein Wort zu Wilhelm Reich sagen. Ich werde Wilhelm Reich dann sehr ausführlich behandeln in meiner nächsten Vorlesung über Freud als Kultur. Theoretiker, als Kulturphilosoph im Wintersemester, die politischen Ausprägungen der Psychoanalyse und Freuds an den Rändern. Dazu gehört ganz zweifellos Wilhelm Reich in einem sehr zentralen Sinne. Ich habe gestern behauptet, dass es einen Bruch gibt. Sie hatten eingewandt, dass es doch also eine größere Kontinuität gibt und habe auch gesagt, irgendwas gibt es da, so etwas wie eine heideggersche Kehre. Nicht auf dem heideggerschen Niveau, sondern eine Umkehr, eine Wendung. Ich habe mir gestern Abend nochmal die Schriften, die ich also verfügbar hatte, durchgeblättert und festgestellt, dass in der Tat Kontinuität und Bruch zusammengehören in der Entwicklung von Wilhelm Reich. Auf der einen Seite betrachtet sich Wilhelm Reich als ein orthodoxer Freud-Schüler, der ganz zweifellos auch gewesen ist. Aber mit einem sehr starken politischen und gesellschaftstheoretischen Impuls. Er ist derjenige, der diese Alltagsproblematik der Unterdrückung, der Charakterpanzerung, Charakterpanzer, das Wort, der Begriff kommt von ihm, als damals einziger in seiner politischen Funktion gesehen hat. Wenn die Triebenergien, Libido, sich nicht wirklich ausdrücken können, also auch ihre Institutionen und ihre Antworten in der Gesellschaft finden, bilden sie Panzerungen, also Charakterpanzerungen. Das wird sehr, sehr eingehend analysiert in seinem Buch Charakteranalyse. Diese Panzerung führt wiederum zu einem Element von Erkalten im Umgang mit anderen Menschen, auch mit, also viele Dinge, die mit Mitleidslosigkeit und Sadismus zu tun haben. Und er entfaltet das, also diese Ebene, die Freud und die Freudianer seit Anbeginn mit Misstrauen beobachten. In vielen Dimensionen seines politischen Engagements, also gegenüber den Parteien, insbesondere der kommunistischen Partei, macht auch eine Reise nach Moskau und hat das Vertrauen, dass dieser Gesichtspunkt der Psychoanalyse, die gesellschaftspolitische Funktion der Psychoanalyse, von denen doch begriffen werden muss, weil es doch um lebendige Menschen geht. Deshalb sexuelle Revolution, sexuelle Befreiung, für ihn Bestandteil einer sich emanzipierenden Arbeiterbewegung ist. Und es tritt jetzt das auf, was andere auch erfahren haben, aber sie haben sich nicht so weit aus dem Fenster gehängt wie Reich, dass er schlicht aus diesem ganzen Zusammenhang, also des Marxismus, so wie er definiert ist und wo er doch auch zunächst großes Vertrauen hat, ausgegliedert wird. Die Unvereinbarkeit wird im Zentralkomitee der KPD so formuliert. Wilhelm Pieck, der spätere Präsident der DDR, hat das auf die schlichteste Formel gebracht. Gegenüber Reich hat er geäußert, ihr geht von der Konsumtion aus, wir aber von der Produktion. Ihr seid daher keine Marxisten. Und damit war Reich, das ist nun die einfachste Formel, andere haben es etwas differenzierter gesagt. Das heißt, die Subjektdimension ist ein Faktor des Objektiven und nichts anderes. Während Reich gerade die politische Rolle des Subjekts in die Arbeiterbewegung einbringen will und die massenpsychologische Bedeutung eben dieses Subjektelements, nicht des Faktors, ins Zentrum rückt. Er wird also aus der offiziellen kommunistischen Bewegung ausgegliedert. Und das Tragische an der Lebensgeschichte von Reich besteht jetzt darin, dass er zunächst aus der kommunistischen Partei und kurze Zeit später aus der psychoanalytischen Gesellschaft ausgeschlossen wird. Das heißt, er sitzt mitten in einem Loch, was damals, 1934 ist, glaube ich, gewesen, was damals für einen Intellektuellen eine ungeheure Bedeutung hat. Also isoliert zu sein von allem, wozu er sich zugehörig fühlt. Daran können Sie auch sehen, wie wichtig die Gründung des Instituts für Sozialforschung war. Das war eine Art Halt. Und der kluge Horkheimer hat das Vermögen des Instituts rechtzeitig transferiert in andere Länder. Und damit gerettet auch so etwas wie einen institutionellen Halt, auf den sich doch sehr viele orientierten. Und Reich gerät immer stärker in die Isolierung. Und jetzt werden, das kann ich aber jetzt nur so, wie ich das erinnere, sagen, wird eine schizophrene Anlage bei Reich, eine Anlage, eine subjektive Anlage, was wirklich sehr schwer zu rekonstruieren ist, durch die objektive Situation in einem unheimlichen Maße verstärkt, sodass subjektiv Reich dann unter sehr starkem Verfolgungswahn leidet. Ich darf Ihnen mal ein Interview kurz einen Satz vortragen, in dem das sichtbar wird. In New York ein Interview mit Dr. Eisler. Immerhin läuft dieses Interview dann über 60 Seiten und plötzlich fragt Reich, darf ich Sie etwas fragen? Haben Sie dieses Interview mit irgendjemand aus dem Vorstand der Psychoanalytischen Gesellschaft abgesprochen? Dr. Eisler, was soll das heißen, abgesprochen? Reich, abgesprochen, worüber wir reden. Wir reden sollten. Worüber wir reden sollten, nicht worüber wir reden. Einer oder zwei, glaube ich, wussten, dass ich ein Interview mit Ihnen plante. Wer? Ich glaube, ich habe es Hartmann, Analytiker, und Kranold erzählt. Sie wissen, dass Kranold einer meiner Studenten war. Ja, er ist sehr anständig, aber Sie haben mich alle verlassen. Sie haben mich alle aufgegeben. Reich kommt ins Gefängnis, wird wegen medizinischer Scharlatanerie angeklagt und stirbt auch im Gefängnis. Und jetzt die zweite Ebene, über die wir gestern etwas stritten, die Entwicklung der Orgonlehre. Ich habe gesagt, es ist eine Diskontinuität und Kontinuität gegenüber dem, was Freud gemacht hat. Die Orgonlehre ist in der Tat der Versuch, nachdem alle politischen Versuche gescheitert sind, die Triebenergien, wiederum naturwissenschaftlich zu definieren und nicht nach dem Konzept der Triebtheorie Freuds, die ja ursprünglich immer eine naturwissenschaftlichen Grundlage hatte. So konnte sich ja Freud auch verständlich machen gegenüber den Medizinerkollegen stärker. Aber Freud geht immer weiter zurück in dieser naturwissenschaftlichen Dimension der Psychoanalyse und benutzt natürlich solche Sachen wie psychischer Apparat, nicht Apparat, der Aufbau des psychischen Apparates noch, aber ist eher jemand, der diese triebtheoretische Komponente trennen will von der naturwissenschaftlichen Energiequellen. Und bei Reich wird das immer stärker. Diese Orgonlehre bedeutet im Grunde, ja, so wie ich das sehe, eine Assimilation von kosmischen Energiequellen und den organischen Energiequellen im Menschen. Der gesellschaftstheoretische Bezug ist ganz weg aus dem späten Reich. Ganz im Gegenteil, in diesem Interview, das zeigt er, sagt er, ich bin nie politisch gewesen, ich bin nie Kommunist gewesen. Das ist ein, also wer das sagt, begeht einen Irrtum. Also er drängt diese ganze Ebene sehr weit weg. Ich bin orthodoxer Freud-Schüler. Und da greift er auf die naturwissenschaftlichen Komponenten von Freud zurück. Sie können hier an der Biografie von Wilhelm Reich sehr genau studieren, wie stark ein solches Denken, das gesellschaftspolitisch sich öffnet, reduziert wird, bis in die Persönlichkeitsstrukturen hinein ragt und zerstörerisch wirkt, wenn von der Gesellschaft, von den Institutionen, auf die man sich bezieht, keine Antworten kommen. Oder Antworten nur in der Form der Ausgrenzung. Und diese Ausgrenzung hat nun natürlich Reich in einem Maße erfahren. Nicht nur die psychoanalytische Gesellschaft, sondern viele Kollegen haben sich distanziert von ihm. Und politisch ist er diskriminiert worden. Und sitzt dann in der McCarthy-Ära im Gefängnis, nicht? Und muss jetzt dauernd also Rituale ableisten, kein Kommunist gewesen zu sein, auch keiner mehr zu sein. Das heißt, eine furchtbare Tragödie, die war meine Behauptung, sich stark auf diese Orgonlehre auswirkt. Er hat dann seine Farm auch Orgon genannt. Ich war zunächst etwas verdutzt, dass das Interview in Orgon stattgefunden hat. Und ich dachte, das ist ein amerikanischer Ort, aber meine Frau hat mich darüber belehrt, dass er das da die Farm genannt hat nach seiner Orgonlehre. Und das ist natürlich eine Sekte, eine sektiererische Position, die jetzt umso stärker hervorgehoben wird, je weniger sie Anerkennung findet. Ich möchte jetzt noch einen Philosophen des westlichen Marxismus zur Sprache bringen, der auf keinen Fall vergessen werden darf. Es sind viele andere, die erwähnenswert wären in einem weiteren Feld. Ich habe eben Franz Neumann und Otto Kirchheimer genannt. Aber es ist wichtig, einen zu nennen, der mit einer unglaublichen Energie am Marx'schen Denken festgehalten hat und sich in seinem politischen Verhalten und in seinem theoretischen Denken nie hat Kompromisse abbringen lassen, nämlich Karl Korsch. Zurzeit wird hier von Michael Buckmiller diese Karl Korsch-Ausgabe, Gesamtausgabe weitergeführt. Ich bin sehr froh darüber, weil das sind natürlich Theoretiker, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen, weil sie doch zu dem gehören, was unsere politische Kultur ausmacht. Und hierzu einige Skizzen. Also Karl Korsch ist einer, ein deutscher Marxist, der eher etwas von den englischen Fabianern an sich hat. Sie wissen diese Fabian Society von den Webbs, Beatrice und ihr Mann, Beatrice Webb. Eine Gesellschaft ist das, diese Fabian Society, eine Gesellschaft, die nicht so ganz parteigebunden war, aber sehr viele Intellektuelle versammelten. Wozu auch George Bernard Shaw gehörte und Wells und bedeutende Schriftsteller gehörten dazu, mit einem sehr, sehr großen Einfluss auf die englische Parteienlandschaft und auf die Labour Party und auf die Gewerkschaften. Die gingen von einer Art praktischem Sozialismus aus. Die haben sich nicht so auseinandergesetzt über Theorie. Gebildet in England ist ja zwar das Marxische Denken entstanden, aber nie auf dieser Ebene, außer bei den Trotzkisten, theoretisch rezipiert worden. Naja, gut, also politische Ökonomie, Maurice Dobb und so weiter, das ist, muss man hinzufügen. Es ist nicht ganz richtig. Es gibt Schulen, also die London School of Economics hat auch den orthodoxen Marx mit aufgenommen. Und Korsch entwickelt jetzt eine Form des Marxismus, in der diese praktische Seite und die Räteseite Bedeutung hat. Also die Räte sind für ihn nicht nur Verwaltungsorgane, sondern Selbsterziehungsorgane der Menschen. Nur dadurch, dass sie in die demokratische Willensbildung, und zwar nicht repräsentativ, indem man Abgeordnete wählt und sie wieder nach 4 Jahren abwählt, sondern die tätige Form demokratischen Verhaltens ist die Substanz sozialistischer Demokratie für Korsch. Das ist die eine Seite, diese Räteähnliche, sehr stark doch auch an syndikalistische Ausdrucksformen gebundene Theorie, die dann nicht zufällig in den 50er Jahren rezipiert wird, aufgenommen wird im Sinne der Reformierung, also gewerkschaftlicher Aktivitäten, hier insbesondere in Hannover oder im Niedersächsischen Landtag Erich Gerlach, der als der eigentliche Rezipient, als der eigentliche Schüler von Gerlach, Korsch gilt. Das ist eine Schicht, diese demokratische Schicht. Die zweite Schicht ist die der Dialektik. Korsch gehört zu denjenigen, die sehr früh, 22, 23, also zur Zeit von Geschichte und Klassenbewusstsein, den Leninismus aufspießt unter Gesichtspunkten der Manipulation der Dialektik. Ich darf Ihnen aus Marxismus und Philosophie dieser Grundschrift einen Satz vorlesen. Ich glaube, das ist 1922 oder 23 entstanden. Er sagt hier, indem Lenin und die Seinen die Dialektik einseitig in das Objekt, nicht Natur, Gesellschaft, die Natur und die Geschichte verlegen und die Erkenntnis, dass also bloße passive Widerspiegelung und Abbildung dieses objektiven Seins in dem subjektiven Bewusstsein bezeichnen, zerstören sie tatsächlich jedes dialektische Verhältnis zwischen dem Sein und dem Bewusstsein. Und in einer notwendigen Konsequenz hiervon dann auch das dialektische Verhältnis zwischen Theorie und der Praxis, das unter anderem darin besteht, dass keineswegs zusammenhängende Theorie in Praxis umgesetzt werden kann. Praxis ist nicht das entscheidende Wahrheitskriterium der Theorie, sondern Theorie hat es immer zu tun auch mit Orientierung der Praxis. Sehr früh hat Korsch erkannt, dass der Sowjetmarxismus, wie er dann später so bezeichnet wurde, eine ganz andere Denkweise ist und nur formelhaft etwas mit Marxischem Denken zu tun hat. Ja, geradezu das, was Hegel schon kritisiert in der Phänomenologie, sagt er, dass das klappernde Gerüst von Thesis, Antithesis und Synthesis, dass das eigentlich undialektisch ist. Das ist keine Dialektik, sondern das spezifische Verhältnis von Subjekt und Objekt ist ein Konstitutionsverhältnis, kein Kausalverhältnis. Und Konstitutionsverhältnis bedeutet, dass es sich gegenseitig bildet, dass es gegenseitig abhängig ist. In dem Maße, wie die Objekte sich konstituieren, werden sie vom Subjekt aufgenommen. Auf keinen Fall ist es, wie er hier sagt, ein Spiegelungsverhältnis, eine Abbildtheorie, eine Widerspiegelungstheorie. Wer die Verhältnisse nur widerspiegelt, gibt den eigentlichen Impuls der Theorie auf, die Verhältnisse nicht so zu lassen, wie sie sind, sondern sie unter dem Gesichtspunkt der Veränderbarkeit zu betrachten. Diese Dialektik, diese Orthodoxie auch von Korsch im Sinne des ständigen Aufgreifens von Kategorien der Marxischen Theorie, die auf unsere Verhältnisse angewendet werden und die für Korsch auch verknüpfbar sind mit empirischer Sozialforschung. Er selber hat die nicht betrieben. Aber er sagt, wenn die Marxische Theorie richtig ist und richtig angewendet wird, kann sie die Erfahrungswelt der empirischen Sozialforschung nicht ausgliedern, kann sie keine Angst vor der Wirklichkeit haben. Und es ist gerade diese Angst vor der Wirklichkeit, die den Marxismus immer stärker seines eigentlichen Erkenntnisimpulses beraubt. Nicht, dass jede Befragung von Menschen, was sie denken, als westliche Degeneration der Befragungstechniken angesehen wird, ist hier mit diesem Bruch, also Sein und Bewusstsein, als ein Kausalitätsverhältnis zu betrachten, also dass das Subjekt nur das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Dieses Wort, sehr missverständliche Wort von Marx, wird hier angewandt und deshalb dem Subjekt eigentlich jede Widerstandsmöglichkeit genommen. Das ist die bucharische Situation. Wenn ich die Spiegelung der objektiven Gesetze bin, nur, und Stalin definiert im Augenblick, was objektive Gesetze sind, dann bin ich natürlich ein nichtswürdiges Subjekt, wenn ich das verneine und Widerstand leiste. Ja, das ist das eigentliche Verbrechen. Devianz, Widerspruch, abweichendes Verhalten ist das Verbrechen. Und da kann ich jetzt noch 20 andere Verbrechen also auffinden. Keiner ist schuldlos. Wenn man einmal schuldig gesprochen ist, das hat Peter Schneider in einem Roman nach den Extremistenbeschlüssen hier festgehalten. Wenn einmal einer definiert ist als schuldig, dann findet man auch die Tatbestände dafür und findet also Biegungen und Brechungen in seiner Biografie, die genau dahin passen. Das ist diese von Bloch immer gerne zitierte Stelle aus dem Meister Floh von E.T.A. Hoffmann, wo der Kriminalinspektor Knarpanti auftritt und der sagt, das also machen wir ganz anders. Wir machen das hier ganz anders. Den Täter haben wir, die Tat werden wir auch noch finden. Wir müssen erst den Täter suchen und dann werden wir die Tat finden. Sie haben hier wirklich also Verbindungen, das sind keine, der Täter ist fest, der Täter ist Bukharin. Und dann bemüht sich das Gericht jetzt, die entsprechenden Taten zu finden und findet sie natürlich auch. Das heißt, hier ist eine Subjektvergessenheit im Marxismus, die sowohl Korsch wie Reich, als auch Bloch, die Subjektvergessenheit im Sowjetmarxismus anprangern. Nicht? Bloch auf seine Weise durch Utopien, durch das, was im Subjekt nach vorne drängt. Korsch und Reich, also Korsch sehr stark erkenntnistheoretisch orientiert und Reich eben psychologisch. Sie haben alle diese Facetten eines verloren gegangenen Subjekts. Und in diesem Punkt haben sie wiederum sehr starke Verbindungen zu Horkheimer und Adorno. Das ist unabdingbar, dass hier es in großen Bögen auch darum geht, die wirkliche Dialektik zwischen Subjekt und Objekt benennbar zu machen. Es ist nicht das Schicksal von Reich, das Korsch erlebt, aber etwas Ähnliches. Die Art und Weise, wie er ausgegliedert wird, er ist kurzfristig Justizminister in Thüringen, die Art und Weise, wie er ausgegliedert wird, sowohl aus der Sozialdemokratie wie aus der kommunistischen Bewegung, führt immer stärker zu einer Art Verengung seines Blicks, bis er in den Züricher Thesen, ich glaube 1951 oder 50 entstanden, jetzt den Marxismus, also Michael Buchmüller würde sich dagegen wehren, wenn ich sage, über Bord wirft, aber so relativiert, dass er sagt, eigentlich kann man mit allen Theorien arbeiten. Das heißt, er gibt dieses orthodoxe Beharren auf und weil es doch auch keine praktische Wirkung zeigt, womit er es zu tun hat. Und es ist merkwürdig, dass die eigentliche Korsch-Rezeption nach seinem Tode einsetzt, wo also Wiedergewinnung der theoretischen Arbeitertradition eine große Bedeutung gewinnen. Korsch ist der Lehrer von Brecht und wird auch von ihm wahrgenommen als Lehrer. So in vielen Notizen von Brecht finden wir den Hinweis, ich müsste jetzt einmal mir vorstellen, wie mein Lehrer Korsch das sieht. Die Brechtsche Dialektik ist sehr stark durch die Korschsche Dialektik geprägt. Aber Brecht hat schon gesehen, dass diese Vereinsamungserfahrung von Korsch, was seine politische Wirksamkeit betrifft, zweifellos auch seine Persönlichkeit berührt. In den marxistischen Studien von Brecht bezieht er sich auf seinen Lehrer und sagt, mein Lehrer ist ein enttäuschter Mann. Die Dinge, an denen er Anteil nahm, sind nicht so gegangen, wie er es sich vorgestellt hatte. Jetzt beschuldigt er nicht seine Vorstellungen, sondern die Dinge, die anders gegangen sind. Richtig. Allerdings ist er sehr misstrauisch geworden. Auch das verbindet ihn mit Reich. Also Sie haben das ja in dem Interview gesehen, plötzlich fällt ihm auf, ist das ein Spion der psychoanalytischen Gesellschaft? nicht, der mich interviewt. Was wollen die? Was wollen die jetzt noch von? Bitte. Das Zurückmachen an solchen Situationen oder noch zusätzlich zurückmachen, dass das ja nicht mal ganz auszuschließen ist. Nicht nein, Sinne, überhaupt nicht. Nein. Nicht ja. Auf, ja. Na, völlig richtig. Ja. Ich denke, ein Mensch, der aus zwei Zusammenhängen so total ausgegrenzt ja. ist, ja. Das ist völlig richtig. Das ist ja auch nicht so, dass das falsch sein könnte. Und ich habe ja erwähnt, in diesem McCarthy-Klima, in dem ja also wirklich die Spione, die antikommunistischen Spione, also eingeschleust wurden, also bis nach Hollywood hinein. Und da kann der, das kann sein, dass der bezahlt ist vom CIA, um herauszuforschen, ob der noch irgendwelche Verbindungen hat. Nein, nein, das ist nicht ausgedacht. Das ist eben diese Grenzlinie. Also das Ausgedachte nimmt in dem Maße zu, wie die wirklichen Erfahrungen plausibel sind. Nicht? Das ist ein Prozess, in dem, sagen wir mal, die Verfolgungssituationen, die real bestehen, die Verfolgungssituationen, die imaginiert werden, vergrößern. Ich glaube, Professor Wulff hat einen Aufsatz über dieses Phänomen geschrieben. Wenn man verrückt wird in einer Situation, ja. nicht mehr definierbar ja. ist, nicht mehr ja. Mit rationalen Kriterien belastet, ja. also ja. selbst erfahren, ja. wo dann, ich weiß nicht, was war, kommunistischen Land, ist ihm das so gegangen, dass er dann überhaupt nicht mehr wusste. Ja. Ist jetzt der, der mir jetzt zur Seite kommt. Ja, ist völlig richtig, ja. Nicht, deshalb ist das auch nicht einfach, man wird wohl annehmen können, dass nicht jeder, der nicht eine Anlage hat dafür, auch also eine Anlage hat dafür, durch nur objektive Situationen schizophren wird. Ich äußere das sehr vorsichtig, weil ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Aber die Anlage dafür kann so weit neutralisiert werden durch Kommunikationsprozesse, durch auch Erfolg der Menschen, auch Resonanz. Das heißt, durch die öffentliche Bedeutung, die jemand mit solchen Konzepten hat und umgekehrt so verstärkt werden und aktualisiert werden durch eine Isolierung und durch völlige Reduktion also der Persönlichkeitsausdrucksformen, dass beides voneinander nicht zu trennen ist. Also jetzt beschuldigt er nicht seine Vorstellungen, sondern die Dinge, die anders gegangen sind. Allerdings ist er sehr misstrauisch geworden. Mit scharfem Auge sieht er überall die Keime zukünftiger enttäuschender Entwicklungen. Er glaubt fest an das Neue, so liebt er die Jugend, die für mich nur unfertig ist. Aber er sieht sie noch voll Möglichkeiten. So glaubt er auch an das Proletariat. Manchmal scheint es mir, dass er sich verpflichtet fühlte, mehr zu tun, wenn er weniger daran glaubte. Mein Lehrer dient der Sache der Freiheit. Er hat sich selber ziemlich frei gemacht von allerlei unangenehmen Aufgaben. Manchmal scheint es mir daher, dass er bestünde er weniger auf seiner eigenen Freiheit, mehr für die Sache der Freiheit tun könnte. Seine Hilfe bei meinen Arbeiten ist unschätzbar. Er entdeckt alle Schwächen. Und er macht sogleich Vorschläge. Er weiß viel. Ihm zuzuhören ist schwierig. Seine Sitze sind sehr lang. So bringt er mir Geduld bei. Er hat viele Pläne, die er selten ausführt. Ein heftiger Wunsch, Vollkommenes zu geben, hält ihn vom Geben meist ab. Ein heftiger Wunsch, Vollkommenes zu geben, hält ihn vom Geben meist ab. Er liebt es nicht mitzuteilen, wie er auf seine oft überraschenden Schlüsse kommt. Es mag sein, dass er es selbst nicht weiß. Es kann aber auch sein, dass er damit dem alteingewurzelten Laster aller Lehrer huldigt, sich selber unentbehrlich zu machen. Er ist sehr für den Kampf, aber er selber kämpft eigentlich nicht. Er sagt, es sei nicht die Zeit dazu. Er ist für die Revolution, aber er selber entwickelt eigentlich mehr das, was entsteht. Er kommt schwer zu Entschlüssen in Dingen seiner persönlichen Existenz. Stets behält er sich die größtmögliche Freiheit vor. Wenn etwas dadurch verloren geht, selbst Wichtiges, ist er nicht traurig. Ich glaube, er ist furchtlos. Was er aber fürchtet, ist das Verwickeltwerden in Bewegungen, die auf Schwierigkeiten stoßen. Er hält ein wenig zu viel auf seine Integrität, glaube ich. Aber beim Proletariat wäre er wohl nur ein Gast. Man weiß nicht, wann er abreist. Seine Koffer stehen immer gepackt. Mein Lehrer ist sehr ungeduldig. Er will alles oder nichts. Oft denke ich, auf diese Forderung antwortet die Welt gerne mit nichts. Schöner. Bitter und zutreffend. Aber berührt auch Probleme von Brecht selbst. Also das ist nicht einfach eine Frage, gibt deinen eigenen Vorstellungen die Schuld an dem, was falsch ist. Folge den Dingen. So etwas von diesem Opportunismus, in den ja Brecht selber auch befangen ist, noch also mit der Mütze grüßend die Panzer, die sowjetischen Panzer 1953, als die wirklichen Proletarier, ist vieles von Arrangement mit den Mächtigen drin, dass er hier an Korsch kritisiert, der es nicht tut. Und er lieber sich isoliert und sich lieber nicht einlässt auf Bewegungen, als prinzipienlos zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Element, was Korsch damals in dieser beginnenden Studentenbewegung so attraktiv machte, eben auch die persönliche Prinzipientreue, die er zeigt, der bis zum Schluss zeigt, bis er eben das, worauf er es gründet, aufgibt, opfert. Aber das ist auch eine Lebensform innerhalb dieses westlichen Marxismus, und Korsch kann man nun wirklich zu den prominentesten dieser Richtung zählen, weil hier an Prinzipien des Kampfes festgehalten wird, die so nicht mehr umsetzbar sind in die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. So, es ist ein Schluss nicht möglich, dieser Vorlesung. Was ich hier noch einmal hervorheben möchte, ist, dass wir es mit der Frankfurter Schule zu tun haben, als ein auch institutionell orientierendes Gebilde der Bewusstmachung von Entwicklungstendenzen des 20. Jahrhunderts in einer sehr breiten Dimension, also in einer gesellschaftspolitischen Dimension. Und die Theoretiker, die ich hier jetzt genannt habe, ich kann nicht sagen, im Umkreis der Frankfurter Schule, Einzelne haben sie gehasst und verachtet, jedenfalls nicht freundschaftliche Beziehungen zu ihr gehabt und vielleicht auch durch sie nichts gelernt. Aber sie haben an ähnlichen Problemen gearbeitet. Sie haben an ähnlichen Problemen gearbeitet und mit einer ähnlichen Ernsthaftigkeit an ihr gearbeitet. So das, und das möchte ich gar nicht so abwertend sagen, wie es vielleicht klingen mag. Die sprachphilosophische Verengung der Frankfurter Schule dem, was ich hier erläutert habe, zentral widerspricht. Also jetzt zu meinen, dass die Sprachphilosophie die eigentliche Folge in zweiter Generation ist, also Sprachphilosophen sich an Wittgenstein orientieren und an Kommunikationsprozessen orientierend. Das ist, glaube ich, nur an einem einzigen Punkt jetzt eine andere Dimension gelungen, diese Dimension aufzunehmen und zu entwickeln und in bestimmte Richtung zu drängen, die Komponenten dieses westlichen Marxismus einschließlich der Frankfurter Schule zum Tragen bringen, nämlich im Ansatz von Jürgen Habermas. Ich sage, es ist der einzige Ansatz, der hier bestimmte Impulse aufnimmt, anders wendet und sich auch sicherlich in kritischer Distanz zur Ursprungsfassung der Frankfurter Schule versteht. Aber die Wirkungen der Frankfurter Schule, zu der ich mich zum Beispiel also zugehörig fühle, sind viel differenzierter und vielfältiger und häufig viel politischer. Ich begreife immer, also das, was mich da angestoßen hat, ist nicht, dass ich an den Lücken und Löchern der Frankfurter Schule gepopelt habe, um da was noch rauszukriegen, was es mir ermöglicht, einen originellen Gesichtspunkt zu entwickeln. Sie haben viele Dinge nicht behandelt. Wie sollte es auch sein? Es ist eine andere Zeit. Aber wenn ich einmal mir vornehme, das, was Sie über Kulturindustrie gesagt haben, über Fernsehen und Öffentlichkeiten, alle diese Dinge, und vergleiche das mit modernen Analysen, dann kann ich den intellektuellen Abstand überhaupt nicht messen, der zwischen der Primitivität und der Einseitigkeit und der Fadäse, der Fadheit dieser modernen Analysen besteht und dem gewaltigen Reflexionsniveau auf das, was in den Medien abläuft, was in der Kulturindustrie, was in den Verdrehungen von Wahrheitsgehalten abläuft. Dieser Abstand ist gewaltig und dass er nicht wahrgenommen wird, ist ein betrübliches Resultat des kollektiven Gedächtnisverlustes, des Verlustes der Erinnerungsfähigkeit auch der Menschen, was einmal besser gedacht wurde und umfassender gedacht wurde. Und für mich ist die Frankfurter Schule nicht eine Säule der Glaubensgewissheit und der Sicherheiten, sondern ein ungeheures Laboratorium von Vorräten an Begriffen, an Denkweisen, Zugangsweisen und der Beharrlichkeit der Arbeit des Begriffs. Also ein Werkzeugkasten, mit dem man weiter arbeiten kann, jetzt, wenn man das nicht so pragmatisch nimmt, sondern als eine Anlage von Möglichkeiten, so wie wir das versucht haben, Alexander Kluge und ich, in Geschichte und Eigensinn noch einmal aufzuraffen und zu dokumentieren, welche Denkmöglichkeiten, welche Zugangsmöglichkeiten es gibt. Und als wir uns vor 4 Tagen in München trafen, es ist immer so ein Turnus von einem Jahr, dass wir uns treffen und dann wieder arbeiten, auch ein paar Filmaufnahmen machen, machte dann Alexander Kluge den Witz, als ich so erzählte über diese Vorlesung, den Witz, den andere gar nicht so witzig finde, da sagt er, wenn ich das so richtig betrachte, sind wir beide die einzigen genuinen Repräsentanten der Frankfurter Schule heute. Und ich sah, da muss man sehr vorsichtig sein, weil der Anspruch geht auf sehr viele, Selbstanspruch. Und was meine Position ist, geht es gar nicht mehr um irgendwelche schulphilosophischen Kämpfe, sondern um die Aufnahme von Problemstellungen. Um die Aufnahme von Problemstellungen. Und ich glaube, dass heute keine wirkliche Theoriebildung mehr möglich ist, die sich nicht als politische Philosophie versteht, als Philosophie des Politischen. Und das heißt, die den Rückbezug zu dem Wohl und Wehe des Gemeinwesens als einen zentralen Erkenntniszugang mit einbezieht. Alle akademische Philosophie, die in solchen Schulbildungen und Abgrenzungen von Schulbildungen verläuft, ist mehr oder weniger reduziert auf die Selbstwahrnehmung von Problemen und sieht nicht, wie notwendig es wäre, die Gesellschaft auch philosophisch zu begreifen. Das heißt also, ein zusammenhängendes Gebilde herzustellen, selbst wenn das nicht mehr in Systemen möglich ist, wie bei Kant, Hegel und anderen. Das heißt also, dass politische Philosophie die eigentliche Substanz dieses Denkens ist, was sie hier vorzuführen versuchte. Und das gibt dem Ganzen auch in gewisser Weise eine anwendbare, eine verwendbare Lebendigkeit, die der bloßen akademisierten Begriffsbildung fehlt. Damit möchte ich Schluss machen. Danke.